weiße Schlange regiert die Welt, schaltet und waltet, wartet mit Geld. Noch keine Bange, seine Tage sind gezählt. Das Deutschland ist hier und Medusas Kopf fehlt. Rettet dein Volk, Köpfe Medusa.